Du hörst die Aufgabe noch einmal. Hallo, hier ist Annette von eurem beliebten Jugendsender Highlight. Bei mir ist heute Jonas und unser Thema ist Freizeit in der Gruppe. Jonas gibt uns Tipps, was Jugendliche wie ihr in ihrer Freizeit gemeinsam unternehmen können. Willkommen im Studio, Jonas. Hallo. Also, was meinst du? Wie können Jungs, aber auch Mädchen ihre gemeinsame Freizeit sinnvoll gestalten? Da fällt mir als erstes Sport ein. Naja, gemeinsam erlebte Freizeit muss Spaß machen, aber es muss nicht immer Sport sein. Interessant, sowas gerade von einem Jungen zu hören. Was schlägst du also vor? Schau, das Jugendzentrum in jedem Stadtteil bietet Verschiedenes an. Malkurse, Musikabende und das, was neu ist, sind Workshops für Jugendliche, die Spaß am Filmemachen haben. Filmemachen? Mal was Neues also. Das hört sich wirklich interessant an. Und machen da Jugendliche auch gern mit? Na klar, in meinem Jugendzentrum sind schon über 50 Jugendliche Mitglieder einer Freizeitgruppe, die sich regelmäßig für gemeinsame Aktivitäten trifft. 15 Teilnehmer, nicht schlecht. 50, nicht 15. Das ist ja wirklich toll. Wie oft trefft ihr euch jede Woche und wie viel müsst ihr bezahlen, um teilnehmen zu können? Wir treffen uns mindestens 3-mal die Woche, manchmal auch jeden Tag, sogar auch am Wochenende und alles zahlt die Stadt. So oft? Wird das nicht langweilig? Nein, auf keinen Fall. Jeden Tag kommen nur die Jugendlichen, die am Filmemachen teilnehmen. Und du hast gesagt, alles bezahlt die Stadt? Ja, wir müssen nur Lust und gute Laune mitbringen, sonst nichts. Herzlichen Dank, Jonas. Ich bin sicher, das alles war für unser Publikum von großem Interesse. Danke auch. Ende von Teil 4. Du hast jetzt 3 Minuten Zeit, um deine Ergebnisse auf den Antwortbogen zu übertragen. Ende des Hörverstehens. Test 9.